Januar. Der Reiche klappt den Pelz empor und mollig glüht das Ofenrohr. Der Arme klebt, dass er nicht friert, sein Fenster zu mit Packpapier. Februar. Im Fasching schaut der reiche Mann sich gern ein armes Mädchen an. Wie zärtlich oft die Liebe war, wird im November offenbar. März. Im Jahre 48 schien die neue Zeit heraufzuziehen. Ihr meine Zeitgenossen wisst, dass heute noch nicht mal vor März ist. April. Wer Diplomate werden will, nehm sich ein Muster am April. Aus heiterm Blau bricht der Orkan und niemand hat's nachher getan. Mai. Der Revoluzer fühlt sich stark, des Reichen Vorschrift ist ihm Quark. Er feiert stolz den 1. Mai, doch fragt er erst die Polizei. Juni. Mit Weib und Kind in die Natur, zur Heilungsstärkungsbadekur. Doch wer da wandert bettelarm, den fleppt der würdige Gendarm. Juli. Wieso ein Schwimmbad doch erfrischt, wenn's glühend heiß vom Himmel zischt? Dem Vaterland dient der Soldat, Klopfgriffe noch bei 30 Grad. August. Wie arg es zugeht auf der Welt, wird auf Kongressen festgestellt. Man trinkt, man tanzt, man redet froh und alles bleibt beim Status quo. September. Vorüber ist die Ferienzeit, der Lehrer hält den Stock bereit. Ein Kind sah Berg und Wasserfall, das andere nur den Schweinestall. Oktober. Zum Herbstmanöver rücken an der Landwehr und Reservemann. Es drückt der Helm, es schmerzt das Bein. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. November. Der Tag wird kurz, die Kälte droht, da tun die warmen Kleider Not. Ach, wärmte doch der Pfandschein so wie der versetzte Paletot. Dezember. Nun teilt der gute Nikolaus die schönen Weihnachtsgaben aus. Das arme Kind hat sie gemacht, dem Reichen werden sie gebracht.